Ja. Also bei der die ganze Argumentation, die ich jetzt gesagt habe, ging ja zu dem, auf was eben nochmal wiederholt wurde, ging erstmal um diese Diagnose, die im Zusammenhang mit den G8 oder wenn von Globalisierung die Rede ist, immer getätigt wird. Und da ist die Hauptrichtung, ist immer zu sagen, heutigen Tag verliert der Nationalstaat an Einfluss und Macht. Ja, das ist ja so die Grundgeschichte. Ich hatte es ja am Anfang zitiert gehabt, das sagt selbst die Merkel, wenn sie sagt, im ersten redet sie ihre Macht klein, nämlich sagt, es gibt die Globalisierung, damit haben wir nichts zu tun, damit müssen wir zurechtkommen. Und dann redet sie sie doch wieder groß, indem sie sagt, aber wir haben die Potenz schon und die Macht und darin muss man uns unterstützen, das Ganze menschlich zu gestalten. Und das war jetzt mal der Ausgangspunkt. Sie haben das ja auch nochmal zitiert und da wollte ich einfach erstmal klarstellen, dass wenn sich darauf berufen wird, dass tatsächlich Staaten einen Teil, sagen wir mal, ihrer Regelungskompetenz, ihrer Gesetzgebung oder sowas, ihres Vorschriftenwesens reduzieren, dann machen sie es in einer Berechnung. Also das stimmt ja tatsächlich, dass sie darauf verzichten, bestimmte Sachen. Also auch bei der EU heißt ja, sie sagen, sie überantworten bestimmte Sachen, die bislang nationales Recht waren, auf europäische Ebene. Dann wollte ich darauf hinweisen, das passiert alles in einer Berechnung. Nämlich, dass das die Methode ist, wie die Macht gewinnt. Das kann man jetzt, und das schien mir auch so ein bisschen kompliziert, weil sie dann mit Potenz und Macht und so weiter, ich wollte auf den simplen Sachverhalt raus, dass darüber Freiheiten für die eigenen Geschäftsleute, wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel sind, Kapitalverkehrskontrollen und so weiter, geschaffen werden, damit natürlich auch ausländischen Geschäftsleuten Freiheiten eingeräumt werden und man der Überzeugung und Auffassung ist, dass das den von hier ausgehenden Geschäften mehr nützt als schadet. Ja, das ist einfach die Berechnung, dass damit auch der Staat, der die Heimat dieses Standorts, der den beaufsichtigt, an Potenz gewinnt. Und mit Potenz meine ich Geld und was er sich damit alles leisten kann. Das war einfach erstmal schlicht der Sachverhalt, auf den ich hinweisen wollte. Ja, da stimme ich Ihnen auch zu. Ich wollte nur, weil Sie vorher angesprochen haben, dass die Staaten keineswegs unmächtig werden. Ja, das fand ich nur mal. Genau das war das, was mir so komisch vorkam, zu sagen, dann im ersten Moment werden sie ohnmächtiger und dann mächtiger zu werden. Das ist eine komische Formulierung, weil es ist doch ganz einfach. Das geht erstens bei so Sachen, das hatte ich ja angedeutet bei den Hedgefonds oder sowas, da geht es erstmal ganz schlicht darum, man vereinbart mehr Freiheiten für diese Abteilung. Und dann ist erstmal gar kein Machtverlust, sondern da ist ja die Berechnung tatsächlich die und dann können sie in aller Welt rumfuhrwerken. Da ist doch gar nichts an Machtverlust. Das erscheint nur dann als Machtverlust, vielleicht nochmal so rumgesagt, wenn die Rechnungen nicht aufgehen. Also übrigens das auch noch, dass Globalisierung auch von so Staaten wie Deutschland als Problem besprochen wird. Das liegt nicht daran, dass jetzt der Staat plötzlich merkt, er hätte irgendwie zu viel Macht abgegeben. Sondern wenn, dann ist es nur das, dass man befürchtet und teilweise auch Einbußen hat, beim Kampf um die Aneignung des weltweit produzierten Reichtums, dass man einfach automatisch, wie bislang gewohnt, zu den Gewinnerstaaten zählt. Dass das nicht mehr selbstverständlich ist, sondern dass das gewaltige Anstrengungen bedarf, auch in Zukunft weiter dazu zu gehören. Also das wird erscheinen dann ideologisch als, wir haben ein Stück aus der Hand gegeben und jetzt müssen wir uns wieder mehr behaupten oder so, mehr Macht gewinnen. Das muss man trennen, das ist... Wenn ist diese ganze Rede höchstens die von den Herausforderungen der Globalisierung? Ist es eigentlich die Ankündigung dieser Staaten? Und von den Herausforderungen reden ja alle G8, dass sie entschiedene Anstrengungen machen, dass sie auch in Zukunft die G8 bleiben, die Gewinner aus dieser Weltwirtschaftsordnung, dass sie diejenigen sind, die es nach wie vor schaffen, den weltweiten Reichtum bei sich zu versammeln. Und aufkommende Weltmächte, das als in dem Status der, des Aufkommens halten wollen. Das ist dann, wenn, die Geschichte. Also wir können es ja auch einfach mal so an, auf sich beruhen lassen. Da kann ich auch nur sagen, das wollte ich eh machen an, an der Stelle. Man kann auch sagen, das, was ja hier sehr kurz vorkam, weil das Thema war jetzt der Gipfel und der Protest, also das, was unter dem Stichwort auch Globalisierung, Imperialismus und so weiter kurz angesprochen wurde. Da gibt es eine ganz ausführliche Darstellung, quasi im Buch, in der letzten Jahresausgabe von der Zeitschrift Gegenstandpunkt mit Imperialismus heute. Und da würde ich auch sagen, da, da kann man die Sachen nochmal wunderbar nachlesen. Vielleicht nochmal zurück, gibt es zu dem anderen noch Diskussionsbedarf oder soll man auch sagen, es reicht mal. Ja. Sowas dazu. Was in Rostock war, war eine Demonstration. Und Demonstration ist auch was anderes als Kapitalismus praktisch angeht. Sondern Demonstration ist ja eine Willensbekundung. Und zwar jetzt nicht ich als Einzelner, sondern man tritt massenhaft auf und zeigt, dass die Gegnerschaft, die man hat, mehr ist als eine große private Meinung. Das ist Demonstration. Ich trete auf und zeige, das, was ich zu kritisieren habe, ist nicht meine Privatmeinung, die wird von vielen geteilt und die drängt auch darauf, praktisch zu werden. So, das ist eine Demonstration. Das ist nicht Ankratzen in dem Sinne. Das ist nicht ein Stück weit was umstürzen. Das ist halt was anderes. Eine Demonstration ist das. Ja? Und das muss man trennen von, erstens, das war ja die andere Seite, was ich als Kapitalismuskritik theoretisch und praktisch gemeint habe. Und da muss man, will ich vielleicht nochmal eines zur Verdeutlichung sagen. Das erste ist, also deswegen würde ich auch nicht sagen, das ist mehr Praxis, das andere ist Theorie. Ja? Also da muss man erstmal sagen, eine Demonstration ist eben das, was ich eben beschrieben habe. So, das andere ist, mit Kapitalismus theoretisch, weil die Diskussion habe ich ja auch oft gesagt, naja, man redet hier, aber was folgt denn praktisch daraus? Da will ich zweierlei sagen nochmal dazu. Das eine ist, man soll das nicht geringschätzen, die erste Abteilung, theoretische Kritik. Und zwar aus folgendem Grund, weil erstens klärt es darüber auf, was die, naja, ob das hier Fehler von der ganzen Geschichte sind, wie es läuft, ob da was falsch läuft oder ob das im System eingebaut ist, um es mal so auszudrücken. Also ob das System notwendig ist, was ich bezeichnet habe als das, womit man es hier zu tun hat in der Welt, ist ein ganzes Produktions- und Herrschaftsverhältnis. Und es ist nicht so, dass hier irgendwie was falsch läuft in der Politik, sondern das läuft genau richtig so, nämlich richtig für die Interessen, die hier die maßgeblichen sind. Und es gibt ein schönes Zitat von Marx, jetzt nicht, weil ich da autoritätsgläubig bin, sondern weil ich meine, es trifft zu. Der hat zu der Theorie Folgendes gesagt, dass die Leistung von der Theorie vor allem praktischen fertig werden mit dem Verhältnis. Das war zur Zeit irgendwie nicht so richtig hinkriegen. Der war auch in der Situation, dass er das wollte, aber irgendwie die Welt nicht ganz so da. Dass die Leistung der Theorie das ist, dass sie vor dem praktischen Umsturz den Glauben in die permanente Notwendigkeit der Verhältnisse erschüttert. Ja, und das ist auch eine Leistung, weil wenn ich mir klar gemacht habe, was da ist, dann weiß ich erstens, warum so ist und zweitens auch, wie es zu ändern ist. So, das ist mal die Leistung der Theorie. Und deswegen, das habe ich jetzt nochmal betont, da merkt man auch, das ist was ganz anderes, als sich darüber zu freuen, dass bei einer Demonstration Leute, die vielleicht sonst nicht miteinander können, jetzt mal miteinander konnten. Ja, das ist einfach was anderes. So, und das Zweite ist die praktische Seite. Da habe ich schon darauf hingewiesen, da braucht man sich auch nichts vormachen. G8 blockieren ist nicht Praxis. Sondern das habe ich angedeutet, das kommt dann halt darauf an, wenn ich weiß, worauf beruht, das habe ich ja jetzt nur angedeutet und nicht durchgeführt, aber wenn ich weiß, worauf beruht die Macht der G8, das Stichwort produktiv gemachtes Volk, dann ist das auch der Hebel, die Sache zu kippen. Ja, das meine ich mit praktischer Kapitalismuskritik. Und man ist damit konfrontiert, naja, so wird es selten gesehen. Und deswegen auch nochmal dann zu sagen, naja, fällt auch das Wort Kapitalismus oder Antikapitalismus bei den Diskussionen oder bei bestimmten Kreisen, das mag sein, aber das hilft auch nicht viel weiter. Oder Sie wollen noch was sagen? Für Sie ist entscheidend, dass welche zusammengefunden haben dann und weniger, was der Inhalt der Gemeinsamkeit ist. Ja, und ich wollte immer betonen, ich meine, jetzt sitzen wir ja hier und da finde ich einfach, ich habe halt was gesagt zu der Protestbewegung und was ich daran zu kritisieren habe. Und Sie betonen umgekehrt, da waren viele, die haben sich gemeinsam gefunden, das war ein Fortschritt gegenüber früher, wo sie sich bekämpft haben. Das ist, daran sage ich immer, es kommt auf den Inhalt der Gemeinsamkeit an. Und wenn das dasselbe wäre, was hier gesagt wird, dann wäre ich zufrieden. Umgekehrt, das weiß ich, das ist es natürlich nicht. Aber lassen wir es einfach so stehen an dem Punkt. Also, weil... Ja, das war ja meine Aufforderung. Das war ja meine Aufforderung. Und dann nur zu sagen, naja, aber lassen wir das an dem Punkt einfach. Weil es ist ja ausgetauscht, oder? Also, weißt du, gibt es da noch einen Bedarf? Ja. Ich auf einmal unter einigen Kraft versammelt haben. Es wird nicht dagegen sein, dass wir immer rauskommen, was das gemeinsame Problem war. Das war nämlich, und das ist der, dieser winzige kleine gemeinsame Nenner, die alle vereint, dass sie ihren Idealismus in einer besseren Welt Ausdruck verleihen konnten. Eine andere Welt ist möglich. Weißt du, wenn die sich alle darauf fokussieren wollen, dann sind sie auf einmal wirklich viele. Dann hat jeder, dem hier irgendwas nicht passt, egal woher, kann sich mit dem anderen verbinden und dann kann man das drauf machen von dieser Hoffnung, dass die Welt vielleicht eine andere, bessere werden könnte, gemeinsam zum Ausdruck verleihen. Ja. Aber jetzt ist es mit Kritik daran, genau das zu unterlassen, dass man mal von mir aus eben auch über die Gründe von all dem, was dann nicht passt, von der Klarheit. Ja, aber dann ja, nur, dann ist es ja so, dann machen wir doch mal einfach das, dann sagt man halt, für diese Minderheit stimmt das, für die Mehrheit trifft es zu, was ihr, ja gut, dann ist es doch, dann, das ist doch kreditabel genug, also, oder falsch. Ich würde mal gerne, ihr ungefähr fünfmal betont, zu sagen, da gab es doch auch welche, die haben sich auf was Kritischeres geeinigt. Du hast in den ganzen fünf Beiträgen kein einziges Mal irgendein Argument, was sie kritisiert haben, hast du genannt. Und dann forderst du jetzt ein, entweder von dem Redner oder vom Publikum, dass man dafür Partei nehmen soll. Aber wenn sie sich denn auf irgendwas geeinigt haben, dann muss ich doch wissen, warum. Nur, dass sie sich geeinigt haben, das spricht doch für überhaupt nichts. Wenn sie sich auf was Falsches geeinigt haben, warum soll ich denn dann dafür sein? Und du sagst immer, das wäre das Allerwichtigste und deswegen soll man dafür sein. Du sagst links, aber du hast mit keinem Argument erwähnt, was sie denn dann an dem weltweiten Kapitalismus kritisieren wollen. Ja, was weiß ich, was die NPD hat auch was am weltweiten Kapitalismus. Nein, das ist unschuldig geblieben. Da musst du es doch mal sagen. Ja, und dafür brauchen wir jetzt Zeit, glaube ich. Ja, ich würde auch sagen, wir lassen es einfach jetzt mal an dem Punkt. Soll es noch irgendeine Ankündigung geben? Oder? Ich möchte schon noch. Naja, irgendwann. Ich möchte dich jetzt mal ansprechen als eine Kapitalismuskritiker. Dann würde ich dich wirklich auffordern, dich von der idealistischen Position, die ich vorhin beschrieben habe, zu distanzieren. Was die nämlich machen, ist genau das nicht, was du forderst, Kapitalismuskritik. Es ist nämlich Antikritik, diesen Idealismus zu kriegen. Verstehst? Es ist so einfach, sich eine bessere Welt zu wünschen und dann an die Kritik heranzutreten und zu sagen, Mensch, stellt doch mal eure Aufgabe gerecht, nehmt eure Verantwortung wahr und dann kämen wir meinem Ideal schon näher. Es ist genau die Absage daran, sich die Gründe für all das, was eine Störung zu erklären. Deswegen spaltet doch da mehr, wenn man den Punkt treibt. Naja gut, ich würde jetzt sagen, dass die Argumente sind da ausgetauscht an dem Punkt und mir würde es ja auch reichen, jetzt mal getrennt davon, ob überhaupt die Analyse, die ich hier präsentiert habe, geteilt wird und wenn dann rauskommt, sie kaufen sich einen Gegenstandpunkt und lesen das nochmal nach, dann bin ich auch.